die unüberwindliche Flotte nach einem ältern Dichter von Friedrich von Schiller. Sie kommt, des Mittags stolze Flotte, das Weltmeer wimmert unter ihr mit Kettenklang und einem neuen Gotte und tausend Donnern naht sie dir. Ein schwimmend Heer furchtbarer Zitadellen, der Ozean sah ihresgleichen nie, unüberwindlich nennt man sie, zieht sie ein Heer auf den erschrocknen Wellen. Den stolzen Namen weiht der Schrecken, den sie um sich speit. Mit majestätisch stillem Schritte trägt seine Last der zitternde Neptun. Weltuntergang in ihrer Mitte naht sie heran und alle Stürme ruhn. Dir gegenüber steht sie da, glückselge Insel, Herrscherin der Meere, dir drohen diese Galionenheere, großherzige Britannia. Weh deinem freigebornen Volke, da steht sie, eine wetterschwangere Wolke. Wer hat das hohe Kleinod dir errungen, das zu der Länderfürstin dich gemacht? Hast du nicht selbst von stolzen Königen gezwungen, der Reichsgesetze Weisestes erdacht? Das große Blatt, das deine Könige zu Bürgern, zu Fürsten, deine Bürger macht? Der segelstolze Obermacht, hast du sie nicht von Millionen Würgern erstritten in der Wasserschlacht? Wem dankst du sie, errötet Völker dieser Erde? Wem sonst als deinem Geist und deinem Schwerte? Unglückliche, blick hin auf diese feuerwerfenden Kolossen, blick hin und ahne deines Ruhmes Fall. Bang schaut auf dich der Erdenball und aller freien Männer Herzen schlagen und alle gute, schöne Seelen klagen, teilnehmend deines Ruhmes Fall. Gott, der Allmächt'ge, sah herab, sah deines Feindes stolze Löwenflaggen wehen, sah drohend offen dein gewisses Grab. Soll, sprach er, soll mein Albion vergehen, erlöschen meiner Heldenstamm, der Unterdrückung letzter Felsendamm zusammenstürzen, die Tyrannen wäre vernichtet sein von dieser Hemisphäre? Nie, rief er, soll der Freiheit Paradies, der Menschenwürde starker Schirm, verschwinden. Gott, der Allmächt'ge, blies, und die Armada flog nach allen Winden.